die göttliche komödie von dante die hölle eilfter gesang am obern saume eines hohen ufers das felsentrümmer bildeten im kreise gelangten wir ob grausenvollrer haufen dort wegen fürchterlichen übermaßes des stankes den der tiefe abgrund auswirft verbargen dicht wir hinter einem großen grabdeckel uns auf dem ich eine schrift sah besagend anastasius verwahr ich den papst den ab vom rechten weg fotin zog es muß sich unser niedergang verzögern so daß sich an dem schlimmen duft der sinn erst etwas angewöhn und dann verschlägt's nicht weiter der meister so und zu ihm sprach ich einen ersatz sinn aus daß nicht umsonst die zeit uns verstreich und er du siehst daß ich dran denke mein sohn es sind noch stufenweise sinkend drei kleinre kreis in dieses felsens umfang begann er drauf den hinterlegten ähnlich erfüllt sind alle mit verfluchten geistern doch daß dir genüge dann am schaun vernimm jetzt wie und warum sie eingekerkert liegen jedweder bosheit die des himmels haß trifft ist unrecht zweck und solchen zweck erreicht man bald durch gewalt durch trug bald andern schadend doch weil der trug des menschen eignes übel mißfällt er gott mehr und drum sind zu unterst die trügrischen von größerm schmerz befallen den ersten kreis füllt wer gewalttat übte doch da man drei personen kann gewalt tun ist er gefügt in drei getrennte zirkel gewalt tun kann man gott sich selbst dem nächsten ich mein an ihnen selbst und an dem ihren wie du mit offenem beweis wirst hören mord mit gewalt und schmerzliche verwundung übt man am nächsten und an seiner habe zerstörung brand und unrechtmäßig rauben drum peinigt mörder auch und die so böslich verwunden räuber und verwüster sämtlich der erste zirkel in verschiednen scharen gewaltsam kann an sich man hand anlegen und auch an seine güter und darum muß im zweiten zirkel fruchtlos reu empfinden jedweder der sich eurer welt beraubet verspielt sein eigentum und es vergeudet und statt der lust sich tränen nur bereitet gewalt verüben kann man an der gottheit sie mit dem herzen leugnend und verlästernd und die natur und ihr geschenk verschmähend darum nun brandmarkt auch der engste zirkel Cahors und Sodoma mit seinem siegel und die von herzen gottverachtend lästern. Den trug, der stets Gewissensbiß erreget, kann gegen den, der einem traut, man üben, und gegen den, der kein Vertraun gefaßt hat. Auf letztre Art wird nur das Band der Liebe, so die Natur erschaffen hat, vernichtet. Drum ist im zweiten Kreis auch eingenistet Heucheln und Schmeicheln, und wer Zauberei treibt, Verfälschung, Diebstahl, Simonie und Kuppeln, Bestechlichkeit und mehr dergleichen Unflat. Auf erstre Art vergisst man, nächst der Liebe, so die Natur schafft, jene, die hinzukommt, aus der sich der besondere Glaub erzeuget. Drum wird im engsten Kreis, im Mittelpunkte des Weltalls auch, auf welchem dies den Sitz hat, wer da verrät, in Ewigkeit verzehret. Und ich, mein Meister, gar wohl deutlich schreitet vor dein Bericht und unterscheidet trefflich den Schlund und jene, die ihn innehaben. Doch sage mir, in der schlamm'gen Lache, die dort die Windsbraut jagt, der Regen anschlägt und die sich mit so herbem Wort begegnen, warum, wenn sie in Gottes Zorn sind, leiden sie innerhalb der glühenden Stadt nicht Strafe, und sind sie's nicht, was trifft sie solch Verfahren? Und er zu mir: Warum doch schwärmt dein Geist mehr, als sonst er pfleget? Oder auf was anders hat nun dein Sinn sein Augenmerk gerichtet? Erinnerst du dich nicht mehr jener Worte, mit denen deine Sittenlehr gedenket, der drei Gesinnungen verhaßt im Himmel, Unmäßigkeit und Bosheit und der tolle, viehische Sinn, das minder Gott beleid'ge Unmäßigkeit und mindern Tadel ernte? Und wenn du wohl auf diese Sätze merkest und in den Sinn dir heimrufst, wer sie waren, die außerhalb dort oben Buß erleiden, wirst klar du sehen, warum von diesen Frevlern getrennt sie sind und weshalb minder zürnend sie die Gerechtigkeit zermalmt des Ew'gen. O Sonne, jeden trüben Blick erhellend, so sehr befriedigt stets mich deine Lösung, dass minder nicht mich zweifeln freut als Wissen. Noch einmal wende dich ein wenig rückwärts, sprach ich, dorthin, wo's hieß, das Wucher Gottes Geschenk beleid'g, und so entwirr den Knoten. Philosophie belehret ihre Jünger, sprach er zu mir an mehr als einer Stelle, wie die Natur aus dem Verstand der Gottheit den Ursprung hat und aus der Kunst des Schöpfers. Und finden wirst du, wenn du wohl in deiner Physik nachforschen willst, nach wenig Seiten, dass eure Kunst so viel ihr möglich jener, so wie der Schüler seinem Meister folget, so dass wie Gottes Enklin eure Kunst ist. durch diese beiden, wenn du dich erinnerst des buchs der genesis im anfang, soll sich die menschheit unterhalt und reichthum schaffen. Doch weil der wucherer andre wege einschlägt, verschmäht er die natur an sich, verschmäht sie in ihrer jüngrin, da er hofft auf andres. Doch folge mir, denn mir gefällt's zu wandeln. Die Fische zittern schon am Horizonte, ganz gegen den Chaurus liegt der Himmelskarren, und weiterhin dort geht's den Fels herunter. Ende von 11. Gesang.